Morning, guys. Guten Morgen, Freunde. Did you have a nice little shock yesterday about these two scenarios? Hattet ihr einen süßen kleinen Schock gestern von den zwei Szenen? I hope so. Ich hoffe es. So I wanted to shock you. Weil ich euch schockieren wollte. I wanted to wake you up. Ich wollte euch aufwecken. So look what the Bible says in Romans chapter 10, verse 4. Schaut mal, was die Bibel in Römer 10, 4 sagt. It says, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Denn das Endziel des Gesetzes ist Christus, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. Christ is the end of the law for righteousness. Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit. Nothing you will do will make you more righteous with God. Du kannst nichts machen, was dich vor Gott gerechter macht. Nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Nichts, nichts, nichts, nichts. You have to die to this idea that your good works will make you right before God. Du musst diese Idee, dass deine guten Werke dich vor Gott gerecht machen, sterben lassen. Unless you die to this, you cannot experience the resurrection power to live in victory. Wenn du dem nicht stirbst, kannst du die Auferstehungskraft nicht erfahren, um im Sieg zu leben. Paul is so clear. Paulus ist so klar. Die to the law. Die, die, die. Ich bin im Gesetz gestorben, gestorben, gestorben. In order that I now can live unto God. Dass ich jetzt für Gott leben kann. Do you know, if we would only understand how our own works stink before God as far as righteousness is concerned. Wenn wir nur verstehen würden, wie unsere eigenen Werke betreffend Gerechtigkeit vor Gott stinken, würden wir niemals wieder versuchen, so etwas zu machen. Wir würden Selbstgerechtigkeit hassen. And we would do everything to fight it. Und wir würden alles unternehmen, diese zu bekämpfen. Und wenn wir dann einmal richtig verstehen, dass wir diesbezüglich mit Christus identifiziert sein müssen, dead to the law for righteousness. Tod dem Gesetz zur Gerechtigkeit. Then we can live the resurrection power of Jesus. Dann können wir die Auferstehungskraft Jesu leben. You know, Paul was very strong when he spoke to the Philippians about this. Wisst ihr, Paulus war sehr stark, als zu den Philippern darüber gesprochen hatte. Do you know, I believe that the greater battle that we fight than the battle to sin is the battle against self-righteousness. Wisst ihr, ich glaube, dass wir einen größeren Kampf gegen Selbstgerechtigkeit führen als gegen die Sünde. You know, we think the fight against sin is the greatest fight, but I think the fight against self-righteousness is bigger. Wir glauben, dass der Kampf gegen die Sünde der größte Kampf ist, aber ich glaube, der Kampf gegen Selbstgerechtigkeit ist größer. My opinion. Das ist meine Meinung. Look how strong Paul is. Schaut, wie stark Paulus ist. I love Philippians chapter 3. It's such a powerful scripture. Ich liebe Philipper 3. Es ist so ein kraftvolles Kapitel. And here Paul talks about his incredible good works that he all had. Und Paulus spricht hier über seine unglaublich guten Werke, die er tat. I mean, Paul even said that he was righteous according to the law. Paulus sagte sogar, dass er gerecht war, dem entsprechend des Gesetzes. Er war eine perfekte Person. You know, according to the tribe of Benjamin, circumcised rightly, everything right. Entsprechend dem Stamm Benjamin und dem Gesetz entsprechend richtig beschnitten, alles richtig. And then after he counts all of his good works. Und nachdem er all seine guten Werke aufgezählt hatte, sagt er im Vers 8. Indeed, I also count all things for loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For whom I've suffered the loss of everything. Ich halte auch alles für Verlust, um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. When he says all things, he's talking about all his good works made him righteous. Wenn er alles sagt, meint er all die guten Werke, die ihn gerecht gemacht hatten. Well, look what he says. Schaut, was er dann sagt. I count them as rubbish. Und ich halte es für Dreck. That I may gain Christ. Damit ich Christus gewinne. And be found in him, not having my own righteousness, which is from the law. Und in ihm gefunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist. So the context is self-righteousness through your good and great work. Der Kontext also dazu Selbstgerechtigkeit durch eure guten eigenen Werke. This is a very bad translation. I count them all as rubbish. Wisst ihr, das ist eine schlechte Übersetzung. Ich halte alles für Dreck. Because it's here in English, it's really, really bad. Zumindest im Englischen ist es eine schlechte Übersetzung. You know, I mean, Paul actually counted them as, the real meaning is as poo. Paulus hielt es in der wirklichen Bedeutung für Kot. You know, and if you think about this. Denkt einmal kurz an Folgendes. If you walk barefoot and step into dog poop, what do you feel? Ihr geht barfuß und tretet in einen Hundekot. Wie fühlt ihr euch dann? Ew, that's gross. Oh, das ist ekelhaft. That's exactly how God feels when you come to him alive to the law. Genauso fühlt sich Gott, wenn er so dem Gesetz entsprechend zu ihm kommt. Oh Gott, ich war so gut heute. Ich habe meine Bibel gelesen und gebetet. Du musst so stolz auf mich sein. Heute bin ich sicher richtig gerecht vor dir. Und Gott macht, oh nein, nicht schon wieder Hundekot. Das ist so eklig. Look how much the Christian world boasts about what they have achieved. Schaut mal, wie sich die christliche Welt brüstet vor Gott, was sie alles erreicht haben. We have to come to the place where we embrace the cross as far as the law is concerned. Wir müssen dorthin kommen, dass wir das Kreuz annehmen, soweit das Gesetz betroffen ist. You cannot live the resurrection life of God without embracing the cross, meaning being dead to the law. Ihr könnt das Auferstehungsleben Gottes nicht leben, ohne das Kreuz angenommen zu haben und dem Gesetz gestorben zu sein. I will explain to you a little bit more about this. Morgen werde ich euch etwas mehr darüber erklären.